Und ich meine, du engagierst dich ja auch intensiv beim Internationalen Frauenfrühstück. Wie bist du dazu gestoßen? Durch Arlein. Der hat mich dann halt eingeladen. Der hat dann gesagt, komm, da gab es hier eine, wir haben hier eine Gruppe von unterschiedlichen Frauen unterschiedlicher Herkunft und komm einfach. Und da war ich auch dann halt, ja, das habe ich auch, da war ich auch da und das war sehr schön. Man trifft verschiedene Frauen, verschiedene Nationalitäten, Austausch und so weiter, die Erfahrung in Deutschland und so weiter. Das war dann schön. Ja, durch allein. Und ich meine, du hast dich dann ja da auch richtig engagiert, ne? Ja, das habe ich auch getan, aber mittlerweile ist es ein bisschen weniger jetzt geworden, dadurch, dass halt gesundheitliche Gründe ist das auch nicht mehr so wie früher, dass das gelenkig ist. Das kann man immer machen, wie man will und wie man Lust hat, aber leider ist das jetzt auch nachgelassen. Ich habe jetzt auch mit dem Position über den Vorstand auch jetzt erstmal aufgegeben. Ich habe gesagt, mach erstmal Pause, weil so viele Aufgaben im Moment dann schaffe ich nicht. Ich muss mich zurückziehen, weil ich dann merke auch, durch mein Knie geht im Moment dann nicht so. Ich das möchte. Aber Aber für eine Zeit lang war es dir wichtig, dass du dich da engagierst. richtig, also ich, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe online unterstützt, regelmäßig jede Woche so eine Gruppe in Alleestraße zu unterstützen, Kaffee veranstaltet und die Flüchtlinge dann halt begleitet, spazieren gehen, im Tierpark besuchen und ja, das habe ich wirklich intensiv mitgemacht. Und das habe ich, ich mache das immer noch, wenn die Zeit gelingt, aber und sonst ja, nicht mehr so viel als vorher. Aber wenn die Adeline meine Hilfe braucht, bin ich am meisten immer noch da. Also es geht darum, vor allen Dingen Migrantinnen zu unterstützen, die Frauen. Richtig, genau. Und das ist auch ganz schön, weil das sind Frauen, die aus Irak oder aus Syrien, arabische Länder kommen, die ich auch ein bisschen auch verständigen kann. Dadurch, dass ich in Kuwait gearbeitet war, konnte ich ein bisschen Arabisch mit denen unterhalten und freuen die sich immer, weil ich dann halt ein bisschen verstehen kann und auch in Deutsch natürlich übersetzen kann. Und ja, das ist ganz schön. Und von daher, ich bin auch froh, dass ich ja in der Flüchtlingsunterkunft gelandet bin. Und Da ich, arbeitest du jetzt. ja, genau, da arbeite ich jetzt und finde ich das einfach bereichend. Schönes Gefühl. Sollen wir mal eben sagen, wo, weil das ist ja auch eine Anlaufstelle, wo du da arbeitest, ne? Internationales Frauenfrühstück, hat auch ein Büro, ne? Ja, und zwar in der Wilhelmstraße. Und ja, das ist auch noch nicht so lange. Das war damals Richtung Stadt, jetzt Richtung Heringen. Und ja, wir haben auch da zusammen mit Arlein und den anderen Frauen miteinander geholfen, damit dann halt einrichten kann, putzen und so weiter. Da haben wir alles gemacht, von außen bis innen sauber gemacht, gestrichen und so weiter. Und ja. Das ist jetzt eine Anlaufstelle für Frauen. Ja, das ist eine Anlaufstelle für Frauen, genau. Was für Hilfe kann man da bekommen? Da kann man auch, also da bieten die auch diese Nähekurs. Ich glaube, wenn ich das nicht vertue, regelmäßig Donnerstag. Die haben auch Kaffee, deutsche Sprache für Anfänger zum Beispiel, wenn ich das nicht vertue, das macht die Arlein. Und dann auch noch einfach auch so, wenn man die Mabuhay Filipina, was heißt, die leite ich, das ist eine philippinische Gruppe. Wenn wir uns treffen, dann wird da auch stattgefunden. Und ja, das ist ja im Büro, kann man in der Wilhelmstraße, das sind so viele Möglichkeiten, die man mit dem Migranten treffen kann. Also das sind so viele Angebote, zum Beispiel, was ich dann benannt habe. Okay, also du bietest zum Beispiel auch eine Gruppe an. So ein Treffen für eine Gruppe von philippinischen Frauen. Ach so, ja, damals war das so, dadurch, dass das jetzt diese Corona da ist, dann Beschränkungen, ja. Beschränkungen war schon da und wir haben natürlich, das sind sieben, nee, sechs Frauen, wir sind alle sechs Frauen zusammen, wir treffen nur, wir haben uns damals regelmäßig jede Woche, jeden Monat getroffen, wenn man so, und Dezember haben wir auch immer so ein Programm veranstaltet. Party veranstaltet, Weihnachtsfeier und jetzt mittlerweile seit 2 Jahren machen wir nicht, dadurch den Corona-Beschränkung. Und ja, und jetzt morgen treffen wir wieder letztendlich, und zwar im Büro in der Wilhelmstraße, wieder Okay, EFF-Büro. da bist du Da dabei. bin ich dabei, genau, und wollen wir mal hören, was die anderen Frauen auch jetzt macht und wie es die anderen Frauen auch geht, und bringen wir jede was mit, was zu essen mit, und ja, freue ich mich. Und dann mal gucken, wie es weitergehen kann, ne? Richtig, Weil genau. vielleicht könnt ihr die Arbeit wieder aufnehmen. Richtig, genau. So ist das.